Das ist mein neuer Stil. I'm turning funky at 52. Ich werde jetzt langsam funkig mit 52. Hey, I had a cool thing happen to me this morning. I had an earache during the service. Etwas Tolles ist am Vormittag passiert. Ich hatte einen Ohrenschmerzen. And Dan Beck is one of our elders. He has this real burden to pray. Und Dan Beck ist einer unserer Ältesten, hat gebetet. And prayer has been like just happening in our church like never before. Es wird in unserer Gemeinde gebetet wie nie zuvor. So my wife and I have been fasting and praying and just that God would take our church where it's never been before. Meine Frau und ich, wir haben gefastet und gebetet, dass Gott unsere Gemeinde dahin bringt, wo sie noch nie war. And I went over to him just to connect with him about this prayer thing. Und ich bin einfach zu ihm gegangen und wollte mit ihm connecten bezüglich dieser Gebetssache. Gebet wie die Pentecostal, Pastor. Pastor Rob, wir müssen beten wie die Pfingstler. Mit Stärke. Gegen Satan. He's going on. Satan. And I'm sitting there listening to him with an earache, you know. Und ich höre ihm zu mit Ohrenschmerzen. Kraft in Gebet. Power in prayer. Heilung. Healing. I said, Dan, I said, lay your hands on my ear. Ich habe gesagt, Dan, leg deine Hand auf mein Ohr. Was? I said, I have an earache. Lay your hands on my ear. Leg deine Hände auf mein Ohr. Ich habe Ohrenschmerzen. In Jesu Namen. And then we were talking, and I was like. Und dann haben wir weiter geredet. It felt better, and then und es I war was schon like, besser. About 2 minutes later. Zwei Minuten später. All the pain was gone. Der ganze Schmerz war weg. I was jabbing it. Und ich habe herumgestochert. I was going like, I was like. Wow, I was jabbing it to see if it's like it doesn't hurt anymore. Ich dachte, das gibt nicht, es tut nicht mehr weh. The pain is gone. Praise the Lord. It's like so that's just a cool testimony. Anyway, if you checked your bulletin, this is the month of guest speakers. Das ist das Monat der Gastsprecher. Tonight we have a guest speaker. Wir haben heute einen Gastsprecher. Next week we'll have a guest speaker. Nächste Woche mein Gastsprecher. Next week it's an old friend of Mary. Nächste Woche ist ein alter Freund Actually, von Mary. One of our old boyfriends and yeah. He'll be here. He's a really funny preacher, fiery. Er ist ein lustiger Prediger. And he's from New Jersey. And er he'll be New here Jersey. Next week. And his name is Rob. Sein Name ist Rob. Okay. And so tonight we have such a special guest. Heute Nacht haben wir so einen speziellen Gast. We came in contact with him because we were having a board meeting. Wir hatten ein Meeting. And we had this church van we were trying to sell. Wir haben versucht, diesen Bus zu verkaufen. Because we weren't using it and it's costing us insurance money every month. Und die Versicherung war sehr hoch. And so it was like, did we sell the van yet? So haben wir diesen Bus schon verkauft? No, it's not sold. It's not sold. And it's like Otmar said, it's just costing us money every month to keep it. The value is going down. Otmar hat gesagt, es kostet einfach ihn zu behalten und er wird immer weniger wert. I said, maybe God wants us to give it away. Vielleicht möchte Gott, dass wir ihn einfach verschenken. And Beata said, I know somebody. Beata hat gesagt, ich kenne da jemanden. There's these missionaries in the poorest part of Romania. Missionare im ärmsten Gebiet Rumäniens. Who work with the gypsies. Die mit den Gypsies arbeiten. And the kids who live on the street. Mit den Zigeunern und den Kindern, die auf maybe der Straße leben. They need a van. Vielleicht brauchen sie einen Bus. So we called Sebi. Also mit den Sebi angerufen. Because he knows them. And we said, Sebi, can you call them and see if they need a van? Wir haben gesagt, Sebi, kannst du anrufen und fragen, ob sie einen Bus brauchen? He called. And they said they were praying for a van. Und er rief an und sie haben gesagt, sie beten gerade für einen Bus. We've come in contact with Brad and his family. Also wir haben dann so den Brad und seine Familie kennengelernt. And Pastor Brad's here tonight. Und Pastor Brad ist hier heute Abend. He had a great message this morning for us. Er hat eine großartige Botschaft am Vormittag. And please believe that the guests are speaking into us as a church. Glaubt, dass die Gäste in unser Leben als Gemeinde sprechen. If you haven't heard the message from Pastor Johnny, falls ihr die Predigt von Johnny, Pastor Johnny, nicht gehört habt, you gotta get it. Dann müsst ihr die besorgen. This is like hallmark for our church. Das ist wie ein Meilenstein für unsere Gemeinde. A culture of encouragement. Eine Kultur der Ermutigung. Wir brauchen and das. And listen to it. I was in awe. Ich habe einfach gestaunt. I can't preach that message. That's die, like die Botschaft kann ich nicht predigen. Wow. That was a gift to us as a church. Das war ein Geschenk für uns How als many Gemeinde. People prayed for Jerusalem this week? Wie viele haben für Jerusalem diese Woche gepredigt? Come on, God sent Pastor Al so that we would pray for Jerusalem. Gott hat den Pastor Al gesandt, dass wir für Jerusalem beten. Maybe Jesus is coming back soon. Vielleicht kommt Jesus bald wieder. Wir beten für Jerusalem. Psalm 122:6, pray for the peace of Jerusalem. 121:6, betet für den Frieden so tonight in Jerusalem. We have a treat, really, and receive it from the Lord. Open your hearts up. Empfangt es heute Abend vom Herrn. And let the man of God speak into us. Amen. Lass den Mann Gottes zu euch sprechen. All right, Pastor Brad, come on up. I've been asked to stand here central, and Also ich wurde eingeladen, heute Abend hier zu sprechen und ich versuche das wirklich zu tun. It's so good to be with you. Und es ist here. So gut, mit euch heute zu sein. This is about my sixth time to Vienna. Das ist jetzt das sechste Mal, dass ich in Wien bin. And I've gained about 5 pounds in the last 2 days. Und ich habe schon 5 Kilo zugenommen in den letzten 2 Tagen. Every day it's been, you know, schnitzel and more schnitzel and I love schnitzel. Und jeden Tag waren Schnitzel und mehr Schnitzel und ich liebe Schnitzel. It's such a beautiful city. Und es ist so eine wunderbare Stadt. And it's great to be here in this church for the first time. Und es ist so großartig, hier bei euch zu sein in dieser Gemeinde zum ersten Mal. You should have the picture of my family up. I think that's the first slide there after the van. You know, I moved to Romania at this point about 9 years ago with my family. Also ich bin vor 9 Jahren nach Rumänien gezogen mit meiner Familie. So there we are. Yeah, very und hier good. Ist das Bild. This is my wife Nora right next to me and my daughter Emily and then Bethany, John, Hannah. My son-in-law Arel, who's over here, who married my daughter Rebecca, and that's their little Simon, and that's our little Simon. That's a long sentence. Also hier ist meine Frau neben mir, dann sind meine Töchter und ganz rechts außen steht meine Tochter mit ihrem Mann und deren Kind. I first went to Romania in 1996. Also als erstes bin ich zum ersten Mal nach Rumänien in 1966. I'm a missionary in Romania now. Und seitdem bin ich ein Missionar in Rumänien. I'm going to tell you a little bit about when I first went to Romania. Und ich werde euch ein bisschen was sagen, als ich zum ersten Mal nach Rumänien ging. When I went on the first trip, I just fell in love with this country. Und als ich zum ersten Mal dorthin ging, bin ich einfach total von diesem Land begeistert geworden. I fell in love with the Romanian people. Und ich bin total verliebt in die Menschen in Rumänien. Romania came into my heart. Und Rumänien ist total in mein Herz gekommen. You'll hear my story. I really didn't even want to go there. Und ihr werdet meine Geschichte hören, ich wollte eigentlich gar nicht dorthin gehen. Somebody said it earlier that they appreciated the fact that I went there against my own will. Und ich habe es vorher erwähnt, dass es Leute geschätzt haben, dass ich gegen meinen Willen dorthin gegangen bin. It really was something like that, but I kind of wanted to, but I was just really afraid to go. Also es war so ähnlich wie das, es war ihm so, ich war ein bisschen ängstlich dorthin zu gehen. In that picture you saw a little baby. Und auf diesem Bild habt ihr ein kleines Kind gesehen, ein Baby. In 96, Romania came into my heart. Und 1960 ist Rumänien in mein Herz gekommen. 1996, Entschuldigung, yeah. Ist Rumänien in mein Herz gekommen. But in 2009, Romania came into my bloodline, into aber my family. 2009 ist Rumänien dann in meine Familie gekommen. And the Lord had a bigger plan for me in 1996 than just visiting Romania. Und der Herr hatte einen größeren Plan für mich in 1996 als nur Rumänien zu besuchen. He wanted Romania right in my family. Tree. He wanted Romanians in my family. Wow, und der Herr wollte rumänische Menschen in meiner Familie, in meinen Stammbaum. Somebody asked me once, what is it like to be a missionary? I want to share with you a story about that. What is it like to be a missionary? Und jemand hat mich einmal gefragt, wie ist es so, ein Missionar zu sein? Und ich möchte deine Geschichte mitteilen. The best story I can come up with is something that happened to me a long time ago. Und die beste Geschichte, die ich euch jetzt bringen kann, ist etwas, was mir vor langer Zeit passiert ist. My family and I were on vacation. Meine Familie und ich, wir waren auf Urlaub. And we were on a boat on a big lake. Und wir waren am Meer. And mit auf einem Boot. And the guy who was driving the boat, he said, "Hey, you want to do something different?" Und der Mann, der dieses Boot gelenkt hat, sagte zu mir, hey, willst du mal was anderes machen? Me being the adventurous guy that I am, I said, yeah, let's do something different. I'm always up for something different. I want to do something und das war total ein abenteuerlustiger Mensch und ich bin immer bereit für etwas Neues. We parked the boat. Und wir haben das Boot angelegt. And he said, look up there. Und er sagte zu mir, schau dort drauf. And I looked up and all I saw was black. Und ich schaute dorthin und ich sah nur schwarz. And he said, there's a cliff up there. Und er sagte, da ist ein Cliff dort oben. And he said, "Let's go up there and jump off the cliff." Und er sagte zu mir, du komm, wir gehen darauf und wir springen da vom Cliff and runter. I had jumped off cliffs before. Und ich bin vorher schon von so Cliffs gesprungen. I thought, okay, let's do that. Und ich sagte, gut, wir machen so das. So we jumped out of the boat and we swam to the shore. Also wir sind aus dem Boot gesprungen und wir sind hingeschwommen. And I could start to look up and I saw a hill. Und ich habe hingeschaut und ich sah einen Hügel. And it was about, I don't know, 20 meters straight up, something like that. Und es war ungefähr 20 Meter gerade nach oben. And the higher we went, the rocks got really sharp, really sharp. Und je höher wir kamen, die Felsen wurden immer spitzer. And I was only in my swimming suit. Und ich hatte nur meinen Bade, also ich war nur im Bade. No shoes, nothing. Ich war nicht einmal mit Schuhen begleitet. So we finally got all the way up. Und wir sind schließlich ganz hinaufgeklettert. Und ich habe dann zurück nach unten geschaut. What if I fall? So then we get up to the top. Und als wir oben ankamen. And I said, okay, now what? And he says, okay, you got to sit down. Und ich sagte zu ihm, na, was ist jetzt? And he said, scoot over on top of the hill like this. Und er sagt mir, du sitzt jetzt und du wirst da rüber rutschen. Until I tell you to stop. Bis ich dir sage, du sollst aufhören. And we did that and I said, okay, now what? Und wir taten das und dann sage ich, und jetzt? He says, now you jump. Und jetzt springst du. And I said, what do you mean? Where do I jump? I don't see anything. Und dann sagte ich, was meinst du, wo soll ich hinspringen? And he said, you have to jump about from here to there, over the edge. Also du gehst ein paar Schritte zurück und du springst von hier nach über das Ende. And probably you won't hit any rocks. Und vielleicht wirst du keinen Felsen streifen. And he said, here we go. And he jumped off in the darkness. Und er sagte, so, jetzt machen wir's. Und er ist dann gesprungen in der Dunkelheit. And I heard the splash. Und ich hörte dann den Aufprall. And he says, come on, man. Und er schrie zu mir, geh, you was can ist? Do it. Du kannst das. I mean, what are my options? I've got four options at this point. Also, was sind meine Möglichkeiten? Ich habe an diesem Punkt vier Möglichkeiten. I can go back to the hill with the sharp rocks. Also, ich kann wieder zurück in den Hügel runter bei diesen spitzen Felsen. And slide down it. Und da runterrutschen. It didn't sound too good. Und das klingt nicht sehr gut. I could go into the forest behind me. Oder ich könnte in den Wald hinter mir. I don't know what's there. Und ich weiß nicht, was mich dort erwartet. I could stay where I was, just stay there like till the next day when oder it got light. Ich kann dort bleiben, wo ich bin, so bis zum nächsten Tag. Or I can jump off. Oder ich kann springen. And I kept thinking, come on, I'm a man. I can take on this hill. I can do this. Und ich habe dann bei mir selber gedacht, ich bin ein Mann, ich kann das doch. And my kids were in the boat and they were saying, come on, Dad, you can come on down. And I mean, they couldn't even see me. They didn't know how high it was. Und die sagen, come on, du kannst das. Oh, how can I do this? And finally, and I just kept sliding towards the edge. Und ich dachte, wie kann ich das? And it's like this too. I'm sliding toward the edge. Und ich bin dann so wirklich schräg nach unten and I don't know where I'm going. Yeah, gerutscht, like this, ja. Und ich wusste gar nicht, wo ich hinrutschte. Into the darkness. In die Dunkelheit. Into the rocks. In den Felsen. Into death, I don't know. Den Tod, ich weiß gar and nicht. So I did it. Und ich habe es gemacht. And here I am. Und hier bin ich. You know, I live. Ich lebe. It was really good. It was really good. Es war wirklich gut. It was a step of faith, a leap of faith, a es jump war of faith. Ein Schritt, eigentlich ein Sprung des Glaubens. But the guy forgot to tell me one important thing. Aber der Mann hat vergessen, mir eine wichtige Sache zu sagen. He forgot to put my feet together. Er hat vergessen, mir zu sagen, dass ich meine Beine gerade nebeneinander stellen soll. And I hit that water so hard. Und ich habe so hart am Wasser aufgeschlagen. But that's the life of a missionary. Aber das ist das Leben eines Missionars. And it's it is. Das ist so. It's an adventure into the darkness. Es ist ein Abenteuer in die Dunkelheit. But like you said, I love the verse. I love that so Psalm 139. Eric, I believe. I think that you were quoting that. Psalm 39. That darkness is nothing to the Lord. Dass die Finsternis nothing. Nichts ist vor dem Herrn. The darkness is like light to him. Und die Dunkelheit ist Licht für ihn. He sees all. Er sieht alles. He knows all. Er weiß alles. And so that's what the life of a missionary is. It's a very challenging life. Und das ist das Leben eines Missionars. Es ist ein sehr herausforderndes Leben. Very adventurous, Leben. But sehr abenteuerlich. The Lord is good. Aber der Herr ist gut. And he's kept us there in Romania. Und er hat uns dort bewahrt in Rumänien. And we love it. We just love being there. We love being missionaries. I wouldn't do anything else in und this world. Und wir lieben es, Missionare zu sein. Ich möchte nichts anderes auf dieser Welt tun. The big mystery in Romania is why would an American leave America and come all the way to Romania when we're trying to get to America. Und das Mysterium ist, warum will ein Amerikaner nach Rumänien, wenn wir alle nach Amerika wollen? It's easy. Das ist sehr einfach. It. Ich liebe es. I love it. I wouldn't trade. I wouldn't go back to America. I don't even really like going back to the States. Also ich liebe das und ich möchte gar nicht zurück in die Staaten. Because home is in Romania. Weil mein Zuhause ist in Rumänien. And Romania is in my heart. Und Rumänien ist in meinem Herzen. So again, it's really good to be with you tonight. Also ich möchte noch einmal sagen, es ist super, heute bei euch zu sein. I love the worship time. Und ich liebe es anzubeten. I wish it could have kept going. Und ich wünschte, wir hätten da noch weitergemacht. And I know I don't look 51. Ich schaue nicht so aus, als wäre ich 51. But I was up on the stage jumping around with you. Aber ich war schon auf der Bühne und bin da herumgesprungen. In my heart, really. In meinem Herzen. For me, your worship team, the worship team was very liberating for me. And I need that. Für I need war what we diese, have here tonight. Für mich war diese Zeit der Anbetung total befreiend und ich brauchte das heute. So, we're really here because of Sebi and Babsi. Wir sind wirklich hier heute wegen Sebi und Babsi. And they came to Romania in 2009, in the summer of 2009. Und sie sind im Sommer 2009 nach Rumänien gekommen. And we began to get to know one another better, for sure. Und dort haben wir uns besser kennengelernt. And they were telling me about the CIG church. Und dort haben sie mir erzählt von der CIG-Gemeinde. How nice it is. Wie schön es hier ist. You know, oh, and they really like Pastor Rob and his wife Mary. Und sie mögen Pastor Rob und seine Frau Mary. Yeah, and they love teaching and the people and everything. Und sie lieben es zu lehren und die Leute hier und alles. And they said something about Rob. Und die sagten etwas über Rob. And when they said it, und I thought to sagten, myself, that sounds like something I'd say. Das klingt so, als hätte ich das gesagt. And it was expressing his heart. Und about all the different types of people that he wants sitting in the chairs, hearing the word of God and being touched by the Lord. Und er hat sein Herz mitgeteilt über die verschiedenen Leute, die vom Herrn hören wollen. And I just loved it. Und das liebe ich. And without ever meeting him, I understood his heart. Und genau, ich habe ihn nie getroffen, aber ich habe sein Herz verstanden. And visionaries like us, und Missionare so wie wir, you know, we need God's heart. Visionäre so wie wir brauchen das Herz Gottes. And we need to see where the Lord's leading us. Und wir müssen sehen, wo uns der Herr hinführt. And the Lord's going to surround us with really good people. Und der Herr umgibt uns mit ganz tollen Menschen, to accomplish the vision that he's given us. Damit wir die Mission erfüllen, die er uns gegeben And hat. I love your vision. Und ich liebe eure Vision. To bring as many people as possible into a living relationship with Jesus Christ, both locally and globally. So viele Menschen als nur möglich in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu bringen, sowohl lokal als auch global. And the beauty about living in Vienna is that you have an international city. Und das Wunderschöne hier in Wien zu leben ist es, dass du in einer internationalen Stadt lebst. And the Lord's bringing the globe to you right here in Vienna. Und der Herr bringt die Welt zu Wien, nach Wien. And that's the Lord. Only the Lord can do that. Und das ist der Herr. Nur er kann das tun. I want to talk a little bit about vision. And missions tonight. Ich möchte jetzt ein bisschen über Vision und Mission sprechen. Is that okay? Ist das okay? Are you with me tonight? Seid ihr noch bei mir? You know, I can't see you. Ich kann euch nicht gut sehen. Because of these lights. Wegen dieser Lichter hier. But oh, thank you. That's good. Yeah, it's really good to be with you tonight. Vision. What in the world is vision? Also was in der Welt bitte ist Vision? I want to use a scripture to talk about that first. If you have your Bibles, we don't have it on the on the monitor. You won't be able to put it on there probably. But it's Acts chapter 26. I just want to show you something really quick about vision. Also ich möchte euch jetzt eine Schriftstelle über Vision zeigen. Das ist Apostelgeschichte, Vers 6. Now vision is many things. Und Vision, das ist viele, viele Dinge. But I choose to describe it like this. Aber ich wähle es folgendermaßen zu beschreiben. I say three things. Ich sag drei Dinge. Reality is how things are. Die Realität ist so, wie die Dinge sind. Vision is how things can be. Und Vision ist, wie Dinge sein könnten. Missions is how we accomplish that. Und die Mission ist es, wie wir das erreichen. I'm going to say that again. Ich sag das nochmals. Reality is how things are right now. Die Realität ist so, wie die Dinge jetzt sind. In the church. In der Gemeinde. In our lives. In unserem Leben. In the community. In der Gemeinde. Vision is how things can be. Und Vision ist, wie Dinge sein können. It's how the Lord wants it to be. Wie der Herr sie möchte. It's actually the Lord's preferred future, what he wants to see happen. Das ist die sozusagen die Vision des Herrn, was er möchte, dass passiert. Vision. Vision. See what the Lord wants to see. Seh das, was der Herr sehen will. What he wants us to see. Was er will, dass wir what sehen. He wants us to experience. Was er will, dass wir erleben, erfahren. This is vision. It's many other things. Das ist Vision, aber es ist auch viel andere Dinge. So the Lord, I want you to notice a few things about this. So this is a story, actually, Paul, the Jesus here was talking to Paul. Also da geht's hier um eine Geschichte, wie Jesus zu Paulus spricht. And this is before he was a Christian. Und das ist bevor er ein Christ war. Very important point. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Before he repented, before he turned to the Lord. Bevor er Buße getan hat und bevor er zum Herrn gekommen ist. He was called. Er war gefangen. He had a purpose. Er hatte einen Zweck. He had a destiny. Er hatte eine Bestimmung. And it involved changing countless lives. Und das hat bewirkt, dass es unzählige Leben verändert hat. Here, look at it. In verse 18, just look at that. Schaut auf Vers 18. There's actually two verses. Das sind zwei Verse. And it says, do you have it? Yeah. Verse 18. I'm going to read it to that Jesus said, I'm going to send you to open their eyes. Und Jesus sagt, um ihnen die Augen zu öffnen. I'm going to send you to turn them from darkness to light. Damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. I'm going to send you to turn them from the power of Satan to God. Und von der Herrschaft des Satans zu Gott. That they might receive forgiveness of their sins. Damit sie Vergebung der Sünden empfangen. And to receive an inheritance. Und ein Erbteil empfangen. With all those who are sanctified by faith in me. Unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Wow. Wow. Wow. I mean, that's thousands and thousands of people. I mean, das sind Tausende und Tausende von Menschen. The Lord saw this happening before it happened. Der Herr hat das im Voraus gesehen, bevor es geschah. This is vision. Das ist Vision. What the Lord wanted. Was der Herr wollte. Paul has to say yes to it. Und Paulus musste ja dazu sagen. And he did. Und er tat es. In verse 19. Vers 19. He said, he's talking to Agrippa. Paul said, therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly, what? The heavenly vision. Daher, König Agrippa, bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen. Vision comes from God. Und Vision kommt von Gott. And I want to tell you tonight that every one of us. Und ich sage euch heute Abend, jeder von uns has a purpose in this life. Hat eine Bestimmung in seinem has Leben. Has a calling. Hat einen Ruf. Has a destiny. Hat eine Zukunft. That we need to say yes to. Und wir müssen dazu ja sagen. And that's how it starts. Und da beginnt es. We say yes. Wir sagen ja. Lord, whatever it is that you want in my life. Herr, was immer es auch ist, das du in meinem Leben willst. Bring it to me. Bring es mir. It might take a month, it might take a year. Vielleicht brauche ich einen Monat, vielleicht brauche ich ein Jahr. Or longer. Keep oder saying, länger. Keep praying. Und hör nicht auf zu beten. But keep saying yes. Aber sag immer ja. I want to turn to another verse real quick. Ich möchte noch zum anderen Vers gehen. Acts chapter 5. Apostelgeschichte Vers 5. I want you to understand now today in the this morning in the church service. Und ich möchte euch was sagen heute früh am Morgen beim Morgengottesdienst. After my first message. Und nach meiner ersten Botschaft. I think I was listening to you. You were talking. Ich glaube, ich habe Pastor Rob zugehört. I was actually thinking of this passage. Ich habe einfach über diese Passage nachgedacht. And I was really thinking. Ich habe sehr intensiv nachgedacht. Und ich habe zugehört, aber ich habe wirklich sehr intensiv nachgedacht. And I felt somebody tap on my shoulder. Und ich habe gespürt, wie mir jemand auf die Schulter klopft. And I immediately thought it was Beata. Und ich dachte sofort, das ist Beata. There was nobody there. Da war niemand. And I thought, oh no, Lord, you don't want me to talk about this passage tonight. Und dann dachte ich, Herr, du willst doch nicht, dass ich über diese Passage heute spreche. But I realized during the worship time tonight that he does want me to just share this. Aber ich habe wirklich bemerkt, dass der Herr wollte, dass ich das heute mitteile. What we're about to read, what we're about to look at. Und was wir uns jetzt anschauen werden, is the greatest revival in the book of Acts. Das ist die größte Erweckung in der Apostelgeschichte. It had the greatest impact and the greatest influence of any move in the book of Acts that I know of. Und es hatte den größten Einfluss in der Apostelgeschichte, von der ich weiß. Look at this in chapter 5, verse 12. Kapitel 5, Vers 12. And it says, through the hands of the apostles, many signs and wonders were done among the people. And they are, why don't you go ahead and read it, just 12 through 16. Mm-hmm. Read it out loud. That would be better, I think. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten. Eine Menge von Männern und Frauen. So dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahn legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Understand something. Und verstehe etwas. These are not verses from 2000 years ago. Das sind nicht Verse, die vor 2000 Jahren waren. This is a reality that he wants for your church. Das ist eine Realität, die er will für unsere Gemeinde. What did I say reality is? Was habe ich euch gesagt, dass Realität the way ist? Things are. Die Art und Weise, wie die Dinge sind. But you need to see it as vision. Aber du musst es als Vision sehen. What happened? I mean, the power of God was flowing so strongly through the leaders. Und was geschah? Die Kraft Gottes ist so stark durch die Leiter der Gemeinde geflossen. The Holy Spirit, the presence of God, all this happened from the presence of God in the church. Und all das geschah durch die Gegenwart Gottes in der Gemeinde. Starting in Acts chapter 3 and then working into chapter 4 was a powerful momentum that was sweeping through the church, a power through the church. Und das, was bei Apostelgeschichte 3 geschah, durchgehend durch 4, das ist eine ganz kraftvolle Sache, die sich in der Gemeinde ereignet. And what happened is that there was a renewed commitment by the leaders to walk in integrity. Und was geschah? Es war eine erneute Kraft der Leiter, in Integrität zu wandeln. And to walk in courage. Und im Mut zu wandeln. And to not compromise. Und keine Kompromisse einzugehen. I'll explain that in a minute. Und das erkläre ich dann gleich in einer Minute. Okay, and then in verse 13 it says that, but none of the rest dared to join them. None of the rest. Und Vers 13, von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Keiner der übrigen. But the people in the community were respecting the church. Aber die Gemeinde, die Leute in der Gemeinde, die Leute um die Gemeinde herum haben die Gemeinde respektiert. It's an important point. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. People didn't want to join the church. Die Leute wollten die Kirche nicht. But they respected them. Sie wollten sich nicht anschließen, aber sie haben sie respektiert. And you know why? Und wisst ihr warum? Because the church judged the sin in the church. The leaders judged the sin in the church. Weil die Leiter die Sünde in der Kirche gerichtet haben. Ananias and Sapphira were judged in the church. Und Ananias und Sapphira sind gerichtet worden in der Gemeinde. The leadership stood for righteousness. Und die Leiterschaft stand für Gerechtigkeit. And when they did, und als sie das taten, the Holy Spirit came with power. Da kam der Heilige Geist mit Kraft. Flowed through the leaders. Durch die Leiterschaft geflossen, immer mehr. Out of the leaders into the believers. Und aus den Leitern heraus in die Gläubigen hinein. Into the community. In die Gemeinschaft. The fear of God was on the church. You can see that in verse 11. Und die Furcht Gottes war auf der Gemeinde, das siehst du im Vers 11. And that fear of God came upon the community. Und die Furcht Gottes kam auch über die umliegenden. And the Christians had credibility. Und die Christen hatten Verantwortlichkeit. Because the community understood they were serious and sincere. Weil die Leute wussten, dass sie ernst waren und es wirklich so meinten. Verse 14. Vers 14. And believers were increasingly added to the Lord, multitudes of both men and women, multitudes. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten. Eine Menge, jeden Tag, wurden Menschen errettet. And then verse 15. Und Vers 15. So then it says that they brought the sick out into the streets and laid them on the beds and the couches. So dass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahn legte. Who was bringing the sick people out? Und wer hat die kranken Menschen herausgebracht? It was the new believers. Es waren die neuen Gläubigen. It was the new believers because they saw it happening in the leaders. Weil die haben das gesehen, dass das mit der Leiterschaft passiert. Und sie sagten, wisst ihr was, wir sind vom Herrn berührt worden, wir wollen, dass alle vom Herrn berührt werden. You know, that person's sick over there. They need to be touched by God. Hey, let's get a different group and go over here and let's bring them into the congregation. Und sie sagten, hey, dort drüben ist eine kranke Person. Wir brauchen, dass sie von Gott berührt werden. Only hoping that maybe Peter, the shadow of Peter, would pass by them so that they could be healed. It was the presence of God. Und es war diese Hoffnung, wenn nur der Schatten von Petrus auf sie fällt, dann werden sie geheilt. Und es war die Gegenwart Gottes. And then verse 16, it goes on to say, also multitude gathered from outside of Jerusalem. People were coming from everywhere, bringing the sick, bringing the people to Jerusalem, bringing them into the presence of God in Jerusalem. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten von Jerusalem. Und von überall her haben sie die Leute in die Gegenwart Gottes gebracht. Let's see it. Wir wollen das sehen. Lasst uns es sehen. This is what the Lord wants. Das ist es, was der Herr möchte. And you're his plan A. Und ihr seid der Plan A. We are his plan A. Wir sind sein Plan A. But if we don't want it, aber wenn wir das nicht wollen, if we're content to live without it, wenn wir zufrieden sind, ohne dem zu leben, probably not gonna happen. Es wird dann wahrscheinlich nicht geschehen. Because he chooses to do it with us. Weil er wählt es, mit uns zu tun. He chooses to do it through us. Er wählt es, durch uns zu tun. And this is a beautiful passage. I love this passage. Und das ist so eine wunderbare Passage. Ich liebe sie. Huge revival right es here, ist that we eine just saw. Ganz große Erweckung, was it wir gelesen deserves haben. More time. Und das verdient mehr Zeit. But we need to see our lives as being able, the Lord wants to use us to impact people in this community. Aber wir müssen unser Leben so sehen, dass der Herr durch uns Leute in dieser Gemeinde beeinflussen will. Our families, unsere Familien, our neighbors, unsere Nachbarn, people at work. Menschen am Arbeitsplatz. We can come to the point as Christians where we don't go to work to make money. Und wir können als Christen an einen Punkt gelangen, wo wir nicht Geld verdienen wollen. You can be a missionary at work. Und du kannst ein Missionar sein an deinem Arbeitsplatz. But don't go there to make money. Aber geh nicht dorthin, um Geld zu verdienen. Go there to serve the Lord. Geh dorthin und diene dem Herrn. To reach out to the people in the workplace. Und streck dich aus nach den Menschen am Arbeitsplatz. And if you do that, you're always going to have time. Und wenn du das tust, hast du immer Zeit, to serve the Lord. Dem Herrn zu dienen. Because that's where you are. Weil das tust du. You know? And you know you're making money and to be able to give to the local church, it's very important. Und du verdienst da Geld und es ist du bist fähig die Gemeinde zu unterstützen. The van that you gave us was bought with your church money, I'm sure. Und der Van, den du uns gegeben hast, der wurde von dem Geld der Gemeinde gekauft. You gave us this beautiful Renault van in 2001, turbo diesel. For us it's a treasure. Und du hast uns diesen wunderbaren Van 2001 gegeben. Es ist ein Turbodiesel und für uns ist das ein Schatz. Your giving equipped us to evangelize. Weil dein Geben hat bewirkt, dass wir fähig sind zu evangelisieren. That van was bought with your money. Und dieser Van wurde mit eurem Geld gekauft. Because you work, you earn money and then you give it to the Lord. Weil du arbeitest, verdienst du Geld und du gibst es dem Herrn. Amen. Amen. So I just wanted to show that, but that when I want to see a developing relationship. I love what's happening here in Vienna. It's great. Ich wollte euch das jetzt anhand dieses Beispiels zeigen und ich liebe, was in Wien passiert, was der Herr hier macht. I know if I was going to a church in Vienna, I'd be right here. Und ich weiß, wenn ich oder falls ich in eine Kirche gehe in Wien, dann bin ich genau hier. Expect to see me more. Und erwartet, dass ich mehr hierher komme. For the worship time. I don't know. Und vielleicht komme ich eben wegen dem Worship. It was so good. Das war so toll. I want to share a story. You know, I'm really sorry. I never looked at the clock when I started. Shame on me. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. We remember this. We need to believe that we can impact a life. Erinnert euch daran. Wir müssen daran glauben, dass wir ein Leben beeinflussen können. As individuals. Als Individuen. Not just as the pastor, not the nicht nur wife, als Pastor. Not the church staff. Nicht nur die Angestellten in der Every Gemeinde. One of us. Jeder von uns. One of the greatest revivals of all time happened in England. Eine der größten Erweckungen ist in England passiert. John, vor zwei Jahrhunderten. John and Charles Wesley got saved. John and Charles Wesley. John and Wesley. Yeah. John Wesley. John Wesley, ja, stimmt. Okay. And he was one of 19 children. Und er war eins von 19 Kindern. Any mothers be able to relate to that in here? Probably not. Können sich das die Mütter hier vorstellen? You know, but John Wesley, I mean, he was a godly, godly man, a powerful man of God. But John Wesley war so ein göttlicher Mann, ein kraftvoller Mann Gottes. How did that happen? Und wie ist das geschehen? His mother. Seine Mutter. Raised him up to fear the Lord. Hat ihn erzogen, in der Furcht des Herrn, den Herrn zu fürchten. She had a commitment to pray. Und sie hatte sozusagen eine Hingabe zu beten. She loved Jesus. Und sie liebte Jesus. He saw it in her. Und das hat in ihr gesehen. And when he rose up, he got older. Und als erwachsen wurde und älter wurde, he completely changed England. Hat ganz England verändert. One woman, eine Frau, impacted a nation. Hat eine Nation beeinflusst. Some of you mothers, einige eurer Mütter, it might be difficult for you raising your children. Das ist vielleicht ein anderer Ruf, Kinder zu erziehen. Nein. Es mag schwierig sein, Kinder zu erziehen. Train them up for Jesus. Aber erziehe sie und trainiere sie für Jesus. And trust that he's going to use them to impact people. Und vertraue, dass sie benutzen wird, Menschen zu beeinflussen. I want you to go ahead and put the picture of the little boy up there. Y'all with me? I'm doing okay. Seid ihr noch bei mir? You can hear me in the back. Könnt ihr mich dort hinten hören? Yes. Okay. I want to share quickly. In 1996, I went to Romania. Also 1996 fuhr ich nach Rumänien. I had a very good life in the United States. Und ich hatte ein ganz tolles Leben in den Staaten. And but a friend of mine invited me to go to Romania. Aber ein Freund von mir hat mich eingeladen, nach Rumänien zu kommen. On a short-term missions trip. Und das war auf einem Trip Missionsreise. I really didn't want to go. Ich wollte wirklich nicht gehen. He said, "Hey Brad, come to Romania with me." Und sagte, "Hey Brad, komm mit mir nach Rumänien." And I said, "No, I can't." Und ich sagte, nein, ich kann nicht. Why can't you go? I shared this story today, so I know some of you. Warum kannst du nicht? Well, of course, the first thing I said, I'm ashamed to say it, but my wife's not here, so das erste, was ich sagte, ich schäme mich ein bisschen, das zu sagen, aber meine Frau ist nicht. I said, well, my wife wouldn't want me to go. Ich sagte, du weißt ja, meine Frau möchte nicht, dass ich dorthin gehe. And he said, okay, what else? Aber was dann noch? And I had this big job. I had a business. I was a pastor of a small church, actually, but I had a business. Also ich war ein Pastor von einer kleinen Gemeinde, aber ich hatte auch ein Geschäft. I needed this job. It was a big job. Und ich brauchte diesen Job. Es war ein toller, großer Job. And this job would lead to more work too. Und dieser Arbeitsplatz hat zu mehr Arbeit geführt. And so I woke up the next and then I told him, he said, "Well, what is your other reason or excuse?" He said, "Reason. What's your other reason?" I said, "I don't have any money." Naja, und dann sagte er, was ist dann noch für ein Grund da? Und ich sagte, ich habe kein Geld. And he says, "Okay, well, would you pray about it?" Und dann sagt er, gut, aber kannst du dafür beten? I said, of course I will. Natürlich werde ich das tun, aber ich habe es nicht getan. And I probably wouldn't, because I didn't want to go. Weil ich nicht gehen wollte. I had no interest in going. Ich hatte überhaupt kein Interesse daran, hinzugehen. So, the next day, Nora, my wife Nora, said, well, who were you talking to? Und am nächsten Tag sagte meine Frau Nora zu mir, zu wem hast du da gesprochen? And I said, well, it was my friend from Texas. And she ja, said, well, das ist mein Freund aus Texas. Und dann sagt sie zu mir, ja, was hat denn gesagt? Well, he wanted me to go to Romania with him in 3 weeks. Du weißt, wollte von mir, dass ich mit ihm nach Rumänien gehe für 3 Wochen. I remember her looking at me like this, kind of, I was ready for her to say, well, I hope you said no. Und dann hat sie mich auf eine Art und Weise angeschaut, wo ich dachte, sie wird sagen, ich hoffe, du hast nein gesagt. She said, oh, Brad. I could really see you in Romania. That would be really good. Aber sie sagte zu mir, oh Brad, ich kann dich wirklich in Rumänien sehen. Das ist sehr gut. You need to go. Du musst gehen. It's like, really? But wirklich? So then I said. So then the next day in the mail. Und am nächsten Tag beim Mail. Came my contract. Da kam ein Vertrag. For the job that I had. With the business. Ja, da kam ein Auftrag herein für mein Geschäft, das ich empfiehlt. Und dieser Mann hat diesen ganzen Vertrag storniert, Auftrag storniert. It's very interesting. Und sehr interessant. He said, "I feel you won't have time to do my job." He said that. Und sehr interessant, sagte zu mir, ich fühle, du hast keine Zeit, meinen Auftrag auszuführen. And so I'm canceling it. Und deswegen storniere ich das jetzt. In fact, the work is already finished. Denn die Tatsache ist, dass diese Arbeit schon vollendet ist. And he said, "Don't forget." Und vergiss nicht. I'm a lawyer. Ich bin ein Richter. ein Rechtsanwalt. So don't fight me on this. Also du weißt, du kannst mit mir da nicht streiten. And that got my attention. It really got das, my attention. Das hat wirklich meine Aufmerksamkeit erregt. Because I needed that money. Denn ich brauchte das, dieses Geld. So why didn't I want to go to Romania? Also warum wollte ich nicht nach Rumänien? Because I needed money. Weil ich kein Geld hatte. But now I need money to go to Romania. Aber weil ich das Geld brauchte. Aber jetzt brauche ich das Geld für Rumänien. I thought, well, I'll pray, and I prayed, and I just felt like, okay, maybe I need to do this. Und so habe ich dann doch gebetet und ich dachte bei mir, vielleicht sollte ich das tun. Ich habe meinen Pass bereit got on a plane. Bin ins Flugzeug. And I was so afraid I was going to die in Romania. I really was. Und ich hatte solche Angst, wirklich ganz ernst, dass ich in Rumänien sterbe. It's really true. I thought I was afraid. And so I had to make a decision. I'll die in Romania. Und es ist wirklich wahr, ich hatte solche Angst, dort zu sterben. Ich musste die Entscheidung treffen, es ist gut für mich, wenn ich in Rumänien sterbe. I went to Romania, and here I bin nach am, Rumänien und bitte, hier bin ich. And I'm still here. Ich bin noch immer da. But on that trip, as soon as I stepped on the ground in Romania, aber auf dieser Reise und sobald ich auf den Boden Rumäniens berührt habe, it was a very strange feeling for me. Da war das ein sehr fremdartiges Gefühl für mich. I felt like I was home. Ich fühlte mich zu Hause. But I'd never been there before. Ich war noch nie dort. And every person I met, it was like I was meeting friends. Wow. Und jede Person, die ich getroffen habe, für mich war das, als hätte ich Freunde getroffen. And in 10 days, after 10 days, I knew what the Lord had done. Und nach 10 Tagen wusste ich genau, was der Herr getan hatte. I knew he was calling us to Romania. Ich wusste, dass er uns nach Rumänien ruft. And I went back home. Und ich ging zurück nach Hause. And it took 5 years. Es hat 5 Jahre gebraucht. To prepare to go. Mich vorzubereiten, um zu we had a lot of doubts, wir hatten sehr viele Zweifel. But we kept saying yes. Aber wir haben Ja gesagt. And we're so glad that we did. So wir glad sind that so we froh, dass wir das getan haben. What I want to do is I want to go ahead and play. And I want you to understand is that when we say no to the Lord, we miss out on his best in our life. Und ich möchte, dass ihr wirklich versteht, wenn ihr Nein oder wir Nein sagen zum Herrn, dann verpassen wir ihn in unserem Leben. Try to understand that everything you're about to see in this video comes from me saying yes to the Lord. Und versteh eines, was du jetzt in diesem Video sehen wirst, das ist mein Ja zu dem, was der Herr für mich wollte. I wanted to stay in my comfort zone. Denn ich wollte in meiner Bequemlichkeit bleiben. I wanted to keep the security. Ich wollte die Sicherheit bewahren. But the Lord wanted me to experience his best for me. Aber der Herr wollte, dass ich das Beste, das er hatte, für mich erleben darf. I didn't know it. Ich habe es nicht gewusst vorher. But he had created me to be a missionary in Romania. Aber er hat mich dazu erschaffen, ein Missionar in Rumänien zu sein. So we went. Und so gingen wir. And we worked. Und wir arbeiteten. And the ministry, we started a ministry called Outstretched Hands. Und wir haben ein Ministry begonnen, das heißt Outstretched, also ausgestreckte Arme. Ja. Yeah. Offene Hände. Offene Hände. I don't speak any German at all. Aber ich spreche kein Deutsch. Don't think that. And I have a great team. And by the way, I want to. But while I'm thinking about it, I want to step. Ich habe ein tolles Team. And Arel, this is my son-in-law. Arel. Arel, das ist mein Schwiegersohn. By the way, Arel is a great preacher. He's Romanian. Arel ist ein großartiger Prediger. And this is my daughter Hannah here. Das ist meine Tochter Hannah hier. She's 20 years old. And Yulia Bogdanov, she's 17 here. Stand up. They're going to sing in a couple of minutes. Okay, and Dennis Patrick. Dennis is right here. Da ist Patrick. He's from my church in the United States. He's with us for 2 years. Er ist mit uns schon zwei Jahre. And Valentin, there he is, Valentin Tranka. Valentin. Okay, he's a great man of God. Er ist ein großer, starker Mann Gottes. And we're going to show you our video now, and then I'm going to close with a story or two. Wir zeigen euch jetzt ein Video, und ich schließe dann ab mit einer Geschichte. I want to close by finishing the story, actually, that I began to talk about. So you'll need to put the picture of the boy back on the screen. Und ich möchte jetzt schließen mit der Geschichte, die ich am Anfang begonnen habe zu erzählen, und ich brauche das Bild. In 1996, when I went to Romania, also 1996, als ich nach Rumänien ging, I had heard about the street children. Da hörte ich von den Straßenkindern. I had heard that there were as many as 200,000 children living on the streets. Und ich habe gehört, dass es mehr als 200,000 Kinder gab, die auf den Straßen lebten. And for me it was hard to believe. How could that be possible? Und für mich war das total schwer zu glauben. Wie ist das möglich? Nobody knows the exact number, of Denn course. Niemand We weiß know. Natürlich die genaue Anzahl. But I saw it. Aber ich sah das. One night we went to the train station in Bucharest. Und eines Abends sind wir zum Bahnhof in Bukarest gekommen. And I did not expect what I was about to see. Und ich habe nicht erwartet, was ich dort zu sehen bekam. I came there more as a tourist. Ich bin dort mehr oder weniger als Tourist hingekommen. Had my camera, hatte meine Kamera, had money in my pockets. Und mein Geld mit. And I had this big box of bananas. Und ich hatte diese große Schachtel Bananen dabei. Because I heard that the kids needed fruit. Denn ich habe gehört, dass die Kinder Früchte brauchen. So I came walking into the train station with my big box of bananas. So ich kam zum Bahnhof mit dieser großen Box von Bananen. And about 200 street kids rushed at us, came running at us. Und ungefähr 200 Kinder sind uns entgegengekommen. They took every banana. Sie haben jede Banane genommen. Every sandwich. Jedes Sandwich. All the money. Das ganze Geld. Their hands were in my socks, literally. Wow. I had hands up my legs. Und ihre Hände waren in meinen Hosentaschen und auch an den Füßen. It just happened so fast. Das ging so schnell. And a lot of the boys especially, they were sniffing glue. Very, very intimidating to see that. Und auch die Jungs haben da schon, wie heißt das? Klebstoff geschnüffelt. And they're just looking at me like this. Und sie haben mich so angeschaut und geschnüffelt dabei. You could just see that they were numb. They were drunk. Du kannst ihnen ansehen, dass sie total benommen waren von diesem Zeug. We went to the back of the train station. Und wir gingen auf die Rückseite des Bahnhofs. It was pitch black. It was very dark back there. Es war sehr dunkel dort. And some doors opened up. Und es haben sich Türen geöffnet. We pulled out our flashlights. Und wir haben unsere Taschenlampen rausgenommen. Our guide was taking us back there. And we put our flashlights on. Und wir haben die Taschenlampen eingeschaltet. It was all garbage. Und da war überall Müll. And we looked more and there were children in the garbage. Und als wir genauer hinsahen, erkannten wir, dass da Kinder in dem Müll waren. Sleeping under the garbage. Dass sie unter dem Müll schliefen. As we came closer to the kids. Und als wir den Kindern näher kamen. Boys, teenager boys, like 15-year-old, 18-year-old, something like that. So 15 bis 18-jährige Burschen. They started throwing things at us. Dann haben sie uns mit Müll beworfen. Why? Because Warum? The boys own the children. Weil die Jungs haben diese Kinder sozusagen besessen. They'd sell the children for pornography, for money. Weil die verkaufen diese Kinder für Pornografie, für Geld. And they didn't want us there. The Und die wollten uns nicht there. Dort. So we ran out of there. Wir sind da rausgelaufen. And some children followed us. Und einige der Kinder sind uns nachgelaufen. And our guide said, I think we need to leave. I think we need to go. Und unser Führer sagte, Leiter, wir müssen gehen. A lot of kids followed us. Und viele Kinder sind But uns finally, when we got to the van, there was just one child that Und looked like this. Als wir schließlich zum Van kamen, gab es ein Kind, der so aussah. He was the most pitiful, the saddest child I've ever seen in my life. Das war das traurigste Kind, das ich jemals gesehen hatte. He was about 8 years old. Er war die 8 Jahre alt. He was wearing stand up, please. He was wearing clothes about the size of his clothes. Er hat ungefähr diese Kleidung getragen, die hier der Axel trägt. He didn't have any shoes. Er hatte keine Schuhe an. He was filthy, dirty. Er war total he was so dirty. Schmutzig. He had been beaten up. Er wurde geschlagen. He had a wound in his chest, an injury eine here. Wunde an der Brust. I'll never forget. Ich werde das nie vergessen. I could see blood in his chest. Ich konnte das Blut sehen an seiner Brust. And it was infected. Und es war infiziert. And it was shining because of the moonlight coming down on his chest. Und das hat direkt geleuchtet, weil der Mond hat ihn angeleuchtet. His hair, he had insects in his hair. He had lice in his hair. Und er hatte Läuse in seinen Haaren. And it was black, black, das war schon black, ganz black. Schwarz, schwarz, schwarz. But he wanted to get rid of the lice, and so he tried pulling the lice out of his hair and was pulling hair out of his head. Und er hat versucht, diese Läuse loszuwerden und hat seine Haare ausgerissen. He had scabs or wounds er hatte viele in his hair, Wunden in seinen Haaren, also an der Kopfhaut. And it was very, I couldn't say anything. Ich konnte gar nicht sagen. And we were told to get in the van. Und uns wurde gesagt, wir sollten and den at Van first he was saying, please help me, please. I need a place gesagt, to go. Bitte hilf mich, ich brauche einen Ort, wo ich hingehen kann. But he understood we weren't going to help him. Aber er hat verstanden, wir werden ihm nicht helfen. And he started yelling at us. Und dann hat uns angeschrien. And he ran around in front of the van. Und dann ist er den Van herumgelaufen. He laid under the van. Hat sich vor den he Van pushed gelegt. Himself up against the tires. Und hat sich vor die Reifen and he gelegt. Started pounding on the like this on the bottom of the van. Please, Ajutama, Tarok, Formos, help me, please. Und hat dann angefangen, furchtbar an das Auto zu klopfen. Helft mir. And I never expected anything like this to happen to me. Ich hätte sowas nie erwartet, dass mir das passiert. And the guide went outside and he pulled the boy across the parking lot on the ground. Und der Mann ist ausgestiegen und hat dieses Kind einfach am Boden dahingeschliffen. And I watched, because I was in the back seat, I watched the boy be pulled away to the side of the van. Und ich habe da zugeschaut und gesehen, wie dieses Kind da weggeschoben wird. And I thought, how sad this is. Und ich dachte mir, wie traurig ist das. And we started to drive away. Und wir sind weggefahren. And then our guide ran up to the van and jumped into the van. Und dann ist dieser Mann eben in den Van eingestiegen. And for 30 minutes, nobody said anything. Und für 30 Minuten hat niemand mehr was gesagt. It was completely quiet in es the war van. Total still. And I thought to myself, ich dachte bei mir, somebody has to help these children. Es muss diesen Kindern jemand helfen. And there was another voice in my head. Und da kam noch eine andere Stimme in meinen Kopf. Why not you, Brad? Wieso nicht du, Brad? And I thought, what can I do? Und ich dachte, was kann ich tun? I'm so limited. Ich bin so begrenzt. I don't have enough to help all these children. Ich habe nicht genug, um diesen Kindern zu helfen. And then there was the question, why can't you help my child, my children? Und dann war diese Frage, warum kannst du nicht meinem Kind helfen? And I understood the Lord was challenging my excuses. Und ich habe verstanden, dass der Herr meine Entschuldigungen herausfordert. And by the end of that trip, und am Ende dieser Reise, I made the decision. Habe ich die Entscheidung getroffen. And I said, okay, Lord, I understand. Okay, Herr, ich verstehe. I said, I will go wherever you want me to go. Ich werde dorthin gehen, wo du willst, dass ich hingehe. I will do whatever you want me to do. Ich werde tun, was immer du willst, dass ich tue. Ich werde gehen, when you want me to go. Ich werde gehen, wann du willst, dass but ich you're going to have to do it because I don't know what to do. But, aber du musst das tun, denn ich weiß nicht, wie ich das tun kann. I say yes. Ich sage ja. I said yes. Ich sagte ja. Everything you saw in the video. Alles, was du auf dem Video gesehen hast, would not have happened. Wäre nicht passiert. If I say no. Wenn ich Nein gesagt hätte. And I believe it's true for all of us. Und ich glaube, es ist wahr für jeden von uns. We don't understand. Wir verstehen nicht, what God wants us to do. Was Gott möchte, dass wir and tun. And what can happen through our lives. Und was durch unser Leben passieren kann. Because we say no. Weil wir Nein sagen. We need to say yes. Wir müssen Ja sagen. Even if we don't know what to do. Auch wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen. If we belong to Jesus, wenn wir zu Jesus gehören, then we belong to Jesus. Dann gehören wir ihm. And we should say yes to whatever he wants us to do. Und wir sollten Ja sagen zu allem, was er möchte, dass wir tun. And that's the challenge for you tonight. Das ist heute Abend eure Herausforderung. I didn't talk to you about our activities. Ich habe zu euch nicht gesprochen über meine Aktivitäten. It would take many more hours to talk about das that. Würde noch viel, viel mehr Stunden verlangen. I used our activities to give you an example of what can happen through your life. Aber ich habe diese Beispiele benutzt, um euch zu zeigen, was durch euer Leben passieren kann. Good things are happening at this church. Und gute Dinge passieren in dieser Gemeinde. But what can be accomplished if we all say yes? Aber was kann erreicht werden, wenn wir alle Ja sagen? What can be accomplished if we're all available? Was kann passieren, wenn wir alle verfügbar sind? If we change our attitudes about everything. Wenn wir unsere Einstellung über alles ändern. And just say, okay, Lord. Wir sagen, ja, Herr. Here I am. Hier bin ich. I want to bring as many people into a living relationship with you, locally and globally. Ich möchte so viele Menschen wie nur möglich in eine lebendige Beziehung mit Jesus bringen, sowohl lokal als global. Think about Acts 5. Denk über Apostelgeschichte 5 nach. Wouldn't you want to see that in this church? Möchtet ihr das nicht in dieser Gemeinde sehen? People bringing in people for healing. Menschen bringen Menschen more, für Heilung. More mehr Counseling. Deliverance. Befreiung. Entering into praise and worship with you. Eintreten in Lobpreis und Anbetung mit euch. Say yes. Sagt ja. Say yes. Sagt ja. Don't underestimate what the Lord can do through you. Und verleugne nicht, was der Herr durch dich tun kann. Thank you so much for listening. Danke euch so sehr fürs Zuhören. Maybe you're here tonight and you've never said yes to Jesus. Vielleicht bist du heute Abend hier und du hast noch nicht Ja gesagt zu Jesus. He's God's son. Er ist Gottes Sohn. He came to earth to die on a cross. Er ist gekommen auf die Erde, um am Kreuz zu sterben. The gift of eternal life. Um uns das Geschenk des ewigen Lebens zu geben. Wants to fill us with his love. Und er möchte uns füllen mit seiner Liebe. Ich möchte einfach für dich beten. A simple prayer. Und vielleicht betest du dann gleich mit mir. And pray it out loud, very quietly to yourself. Und bete einfach mit im Stillen für dich selbst. God in heaven. Gott im Himmel. Come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. And fill me with your love. Und fülle mich mit deiner Liebe. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. I'm saying yes. Ich sage ja. To your love. Zu deiner Liebe. And for the church tonight. Und für die Gemeinde heute Abend. God has a purpose for every one of us. Gott hat eine Absicht für jeden einzelnen von uns. To be a blessing to many others. Einfach ein Segen zu sein für viele andere. To not live for ourselves. Dass wir nicht für uns selber leben. But to live for him who gave everything for us. Aber für den zu leben, der alles für uns hingegeben hat. Would you say yes tonight? Wirst du heute Abend ja sagen? To the purpose of God for your life. Ja sagen zu den Absichten Gottes für dein Leben. Let's close our eyes. Schließen wir die Augen. If you're saying yes to God's purpose for your life, raise your hand. Wenn du ja sagst zu den Absichten Gottes für dein Leben, seinem Zwecken. God, I want the purpose, your purpose for my life. Gott, ich möchte deinen Zweck für mein Leben. I'm afraid. Ich habe Angst. Give me your peace. Gib mir deinen Frieden. Lead me in the way. Führe mich in deinem Weg. To your purpose. Hinein in deinen Zweck. I want to be a blessing. Ich möchte ein Segen sein. I want to experience your presence. Ich möchte deine Gegenwart erleben. Father in heaven, you see all of our hands. Vater, du siehst all unsere Hände. You see many hands tonight. Du siehst viele Hände. And I pray tonight. I pray a blessing upon every hand that's raised. Und ich bete einfach für einen Segen über jede Hand, die erhoben ist. And for those who haven't raised their hand. Und auch für die, die ihre Hände nicht erhoben haben. We pray for you too. Wir beten auch für dich. Thank you for your honesty. Danke für deine Ehrlichkeit. Father, we thank you for this message tonight. Vater, wir danken dir für diese Botschaft heute Abend. We want to impact our generation. Wir wollen einfach einen tiefen Eindruck in unserer Generation hinterlassen. In Jesus name. Und wir bitten dich darum, in Jesu Namen. Amen. Amen.